euch mal nicht richtig Spaß macht, wir spielen immer gern etwas länger, wir haben die Anlage aufgebaut. Und ihr müsst ja wissen, ob man noch tanzen wollt, wollt ihr noch mal hören? Stück. Das ist eigentlich für die Leute im Publikum.